Und Jahwe redete mit Mose in der Steppe am Sinai im zweiten Jahre nach ihrem Auszug aus Ägypten, im ersten Monat, also, es sollen aber die Israeliten das Passa zur festgesetzten Zeit feiern. Am 14. Tage dieses Monats gegen Abend sollt ihr es feiern zur festgesetzten Zeit, nach allen den Satzungen und allen den Ordnungen, die dafür gelten, sollt ihr es feiern. Und Mose sagte den Israeliten, dass sie das Passa feiern sollten. Da feierten sie das Passa im ersten Monat, am 14. Tage des Monats gegen Abend in der Steppe am Sinai, ganz so, wie Jahwe Mose befohlen hatte, also taten die Israeliten. Es waren aber Männer vorhanden, die durch eine Leiche unrein geworden waren, so dass sie an selbigem Tage das Passa nicht feiern konnten. Da traten sie an selbigem Tage vor Mose und Aaron, und eben diese Männer sprachen zu ihm, wir sind durch eine Leiche unrein, warum sollen wir verkürzt werden, dass wir die Opfergabe für Jahwe nicht zur festgesetzten Zeit inmitten der Israeliten darbringen dürfen? Mose antwortete ihnen, wartet, dass ich höre, was Jahwe euretalben befiehlt. Und Jahwe redete mit Mose also, sage den Israeliten und sprich, wenn irgendjemand von euch oder von euren Nachkommen unrein sein sollte durch eine Leiche oder sich auf einer weiten Reise befinden sollte, so soll er doch Jahwe Passa feiern. Im zweiten Monat, am 14. Tage gegen Abend sollen sie es feiern, zu ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern sollen sie es verzehren. Sie dürfen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, auch keinen Knochen an ihm brechen, nach allen Satzungen, die für das Passa gelten, sollen sie es feiern. Derjenige aber, der rein ist und sich nicht auf einer Reise befindet und dennoch unterlässt, das Passa zu feiern, ein solcher soll hinweggetilgt werden aus seinen Volksgenossen, denn er hat die Opfergabe für Jahwe nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, ein solcher hat Sünde auf sich geladen. Und wenn sich ein Fremder bei euch aufhält und Jahwe Passa feiert, soll er so verfahren, wie es die Satzungen und Ordnungen des Passa fordern. Einerlei Satzung soll für euch gelten, sowohl für den Fremden wie für den Landeseingeborenen. An dem Tag aber, an welchem man die Wohnung aufrichtete, bedeckte die Wolke die Wohnung, das Zelt mit dem Gesetz, und abends lag sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein. So war es beständig, die Wolke bedeckte sie und des Nachts ein feuriger Schein bis zum Morgen. Und so oft sich die Wolke vom Zelt hinweg erhob, brachen die Israeliten jedes Mal danach auf, und da, wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Nach dem Befehle Jahwes brachen die Israeliten auf und nach dem Befehle Jahwes lagerten sie sich, solange irgend die Wolke auf der Wohnung ruhte, blieben sie gelagert. Und wenn die Wolke lange Zeit auf der Wohnung verzog, so fügten sich die Israeliten der Anordnung Jahwes und brachen nicht auf. Es kam auch vor, dass die Wolke nur wenige Tage über der Wohnung blieb, nach dem Befehle Jahwes lagerten sie sich und nach dem Befehle Jahwes brachen sie auf. Es kam auch vor, dass die Wolke vom Abend bis zum Morgen blieb und dass sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie dann auf. Oder dass sie einen Tag und eine Nacht blieb und dass sich die Wolke dann erhob, so brachen sie dann auf. Oder dass sie zwei Tage oder einen Monat oder längere Zeit blieb, indem die Wolke über der Wohnung verzog und auf ihr ruhen blieb, so blieben dann die Israeliten gelagert und brachen nicht auf. Wenn sie sich aber erhob, so brachen sie auf. Nach dem Befehle Jahwes lagerten sie sich jedes Mal und nach dem Befehle Jahwes brachen sie jedes Mal auf, sie fügten sich der Anordnung Jahwes gemäß dem Befehle Jahwes durch Mose.